Thursday, Friday, Saturday, Sunday, Sunday, Sunday. They have no scruples. They're corrupt and immoral. Hier ist wieder mal der Sunday Service mit neuer Musik zwischen, ja, vor allen Dingen Gitarren, aber auch hier und da vielleicht etwas Elektronisches dabei für euch. Eben gerade hörten wir Dakota Suit, tolle Band aus England, die seit langem wieder eine neue Platte veröffentlicht haben. There is Calm to be Done heißt diese, wie immer sehr ruhig, eigentlich eine Herbstplatte, dass die mit im Sommer rauskommt, ist eigentlich etwas unpassend, aber warum eigentlich auch nicht mal gegen den Strom schwimmen? Dakota Suit eben zu hören gewesen mit ihrem Track Drowning Maud Land. Heute in der Sendung gibt es Musik von den Ravonets. Ich habe dabei Elektronisches mit Moiré. Dann gibt es Synthesizer-Sounds mit Trans Am. Aus England kommt James Yorkston. Und auch Talking to Turtles wollen heute zu Wort kommen. Aber erstmal geht's hier weiter mit schönsten Schrammelsound aus L.A. mit White Fence. Der Track Goodbye Law von White Fence vom neuesten Album For the Recently Found Innocent. White Fence, die Band um Tim Presley, eigentlich ist es nur sein Soloprojekt, hat hier eine wirklich wundervolle Platte rausgebracht, produziert von Ty Segall. Die beiden kennt man auch als Duo, sind schon hier und da auf LP zumindest in Erscheinung getreten, live wahrscheinlich noch viel, viel öfter. Und was ich ganz spannend finde, Tim Presley hat auch beim letzten Woods-Album mitgemacht, With Light and With Love hieß dieses. Da hat er zumindest bei einigen Tracks an der Gitarre ausgeholfen. Er selbst kommt ja aus Los Angeles, die Woods allerdings eine Band aus New York, wo allerdings auch wiederum deren Mitglieder teilweise vor kurzem nach L.A. gezogen sind. Ja, noch von denen nochmal ein Track, und zwar der Song mit dem Titel Moving to the Left. Yeah. Wing Till the Left. Das waren die Woods, eine ganz, ganz tolle Band aus New York, die auch schon richtig viele Platten veröffentlicht haben. Im Frühjahr erschien das letzte Werk With Light and With Love. Ganz, ganz tolle Platte. Früher hat mal ein gewisser Kevin Morby bei dieser Band Bass gespielt. Inzwischen hat er sich selbstständig gemacht und ein Soloalbum veröffentlicht. Harlem River heißt es. Eine große Hommage an seine Stadt New York. Und er ist gerade eben halt nach L.A. gezogen. Und hat New York den Rücken gekehrt, aber nicht ohne vorher noch diese Platte zu veröffentlichen. Und auch davon noch mal ein Track. Hier kommt Kevin Morby. Das war der Slow Train von Kevin Morby und an der zweiten Stimme gerade eben habt ihr Kate Le Bon gehört, die kommt aus Wales. Und wie die Connection zustande kommt, Kate Le Bon und Kevin Morby, das ja, entzieht sich dann doch meiner Kenntnisse. Kevin Morby, ansonsten auch noch Mitglied bei The Babies, eine tolle Indie-Pop-Band aus New York auch, die zwei Platten veröffentlicht haben, letztes erschienen 2012. Ob es diese Band, diese tolle Band auch noch gibt, keine Ahnung. Ich glaube, die haben auch so ein bisschen, liegen so ein bisschen auf Eis, weil Kevin Morby gerade so ein bisschen an seiner Solo-Karriere feilt, mein Gott. Und ja, ich hoffe nur, dass die dann auch wieder mal irgendwann reaktiviert werden, weil die wirklich auch ganz fantastischen, großartigen Indie-Pop machen. Wer von euch kann Christopher Owens so richtig einordnen? Der hat genau richtig früher mal bei den Girls mitgespielt. Auch eine Band, die eine Zeit lang mal relativ erfolgreich waren, sich aber dann auch aufgelöst haben. Christopher Owens veröffentlicht im Herbst sein zweites Solo-Album. New Testament wird das heißen. Daraus gibt es jetzt schon mal hier die erste Single, Nothing More Than Everything To Me. Nothing More Than Everything To Me. Das war Christopher Owens. Ich muss ehrlich sagen, seine musikalische Zusammenarbeit damals bei den Girls hat mir doch einiges besser gefallen als sein Solo-Zeugs. Mal schauen, was das neueste Album New Testament, erscheint Ende September, dann alles so bieten wird. Großartiges gibt's auf jeden Fall von Kate Tempest. Die kommt aus London, wo ja regelmäßig die rotzigsten Raps herkommen, meistens von weißen und weiblichen MCs. Lady Sovereign hat das vorgemacht. 2006, 2014, im Frühjahr ließ Kate Tempest aufhorchen von ihrem Album Everybody Down. Hier nochmal der Track Circles. Let's spend a few I climb up, I'm selfish. We had a dream, I shelved it. That each Das waren Little Barry, Everything You Want, der Track von ihrem aktuellen Album Shadow. Little Barry, eine Band aus England, gegründet Ende der 90er Jahre von einem gewissen Barry Cadogan, Sänger und Gitarrist dieser Band. Und hat schon viele gute Platten veröffentlicht. Die neueste ist eigentlich fast die rauste von ihnen. Vorher war es fast lupenreiner 60s-Pop. Inzwischen sind sie eher beim Garage-Rock angekommen. Immer noch natürlich die 60s-Einflüsse, aber die Band schon, nicht gerade bei dem eben gehörten Track, aber auf der Platte, sag ich mal, so im Ganzen schon eine Spur rauer geworden. Produziert übrigens von Edwin Collins, der ja auch ab und zu hier und da wieder neue Platten veröffentlicht und dann auf Tour geht. Und dann ist Barry Cadogan, der Kopf dieser Band, dann auch mit im Programm als Backing-Band sozusagen. Unterstützt sich hier, die unterstützen sich gegenseitig, die Boys. Das ist fast ein bisschen wie Nachbarschaftshilfe. Aus Schweden kommen Simeon Ghost. Die Band ist zu dritt, veröffentlichen demnächst mit The Veil ihr neuestes Album. Daraus hier schon mal der Track Never Really Knew. Like this before, that all that I am slowly becomes so irrelevant. To see you walking out the door made all that I was before so irrelevant. I was hiding on the edge of life. I was doing okay, doing alright before I met you, girl. All that I was slowly becomes so irrelevant. above the water, all I see is what I like, my obsessive 024. And I would push it all up on the tracks if I could ever win you back, if I got one more chance to leave. Das war ein Track von Simeon Ghost. Deren Sound könnte ruhig etwas mehr Ecken und Kanten vertragen. Aber vielleicht gibt es ja mehr schräges Zeug zu hören. Nicht ganz so viel Pop-Verliebtes. Auf ihrem Album The Veil, das dritte Band dieser schwedischen Band, erscheint im September. Manchmal frage ich mich ja, wie Kollaborationen zusammenkommen. Vorhin hatten wir das Beispiel Kevin Morby, ein Sänger oder ein Musiker aus den USA, der mit Kate Le Bon im Duett zu hören war bei seinem Track Eine Dame aus Wales. Auch bei dem nächsten Projekt frage ich mich, wie die Sängerin hier mit ins Spiel kommt. Das ist Lordi. Die kennt man auch als Sängerin aus irgendwie Neuseeland, glaube ich, kommt sie. Macht eher ganz seichte Popmusik und ist zu hören bei einem Track von Sun Lux, auch wiederum jemand aus New York. Ryan Lott ist das und der hat von seinem letztjährigen Album Lanterns ein paar Tracks nochmal neu abgemischt. Nicht wirklich Remixe, sondern mehr alternative Version. Alternate Worlds heißt dann auch das Ganze. Und bei dem Track hier Easy, in Klammern Switch Screens, wie gesagt, ist Lordi an den Vocals mit dabei und Track klingt natürlich trotzdem sehr nett. Easy. Easy, in Klammern Switch Screens, das war Sun Lux, eine alternative Version der Original-Track zu hören auf dem letztjährigen Album Lanterns, und so großartig anders klang der gar nicht, ein bisschen mehr vielleicht an den Verstärkerknöpfen gedreht, aber ansonsten, ja, natürlich die Vocals nochmal neu eingesprochen, neu eingesungen, aber ja, der hat vielleicht hier und da auch nochmal ein anderer Beat-Effekt für Verwirrung und Aufmerksamkeit sorgen können. Egal, trotzdem eine tolle EP hier von Sun Lux alias Ryan Lott aus New York. Das 10. Album demnächst erscheint von der Hamburger Band Die Sterne. Flucht in die Flucht wird es heißen. Und hier schon mal daraus die erste Single: Mein Sonnenschirm umspannt die Welt. Dies war nicht mein erster Shitstorm, vielleicht wird es nicht mein letzter sein, doch mein Sonnenschirm umspannt die Welt. Ihr findet mich zu unverschämt, oder mein Gesang wär schief, ihr findet meinen Sex zu offensiv. Ich sollte einen Platz einnehmen, der mir mehr angemessen wär. Ihr würdet gerne darüber bestimmen. Wie soll man euch Idioten das erklären? Ich bin, was ich bin es gern. Solange es niemand anderen quält, rechne ich mit dem, was für mich zählt, in meiner sagenhaften Art. Ich würde gern noch nicht sterben und euch damit zu ähnlich werden. Mein Sonnenschirm umspannt die Welt. Fliegen, Baby, komm, steig mit ein. Dies war nicht mein erster Shitstorm und es wird auch nicht mein letzter sein. Ich kann alles tun, was mir gefällt. Ich werde es wieder tun, wieder tun. Mein Sonnenschirm umspannt die Welt. Das waren Die Sterne. Die machen musikalisch mal eben eine 180-Grad-Wendung. Und ja, ich bin gespannt auf das neue Album Flucht in die Flucht. Die Hamburger Schule schon längst zu Grabe getragen. Die Sterne machen trotzdem noch weiter und sind nicht tot zu kriegen. Und das ist auch gut so. Owen Pallett ist Musiker aus den USA, hat gerade vor kurzem mit In Conflict seine neueste Platte veröffentlicht. Daraus hier nochmal der Track The Passions. Thank you. about the drugs and we decided to abstain, but still we locked ourselves inside. And then my fingers locked behind your head. You hooked your pinkies on my cheeks. I'm 28 and you're 19. So, Owen Pallett mit seinem Track The Passions. Die neue Platte In Conflict finde ich manchmal ein bisschen zu getragen und zu langweilig. Seine vorherigen Sachen gefielen mir da doch um einiges besser. Hoffen wir, dass er dann auch wieder irgendwann zu seiner alten Stärke zurückfinden wird. Ja, wenn das gerade zu seicht war, für die sind vielleicht White Lung genau das Richtige. Hier kommen sie mit ihrem Track Lucky One. Found me. Tja, großartig, kurz auf den Punkt gebracht, Lucky One, ein Track von White Lung. Die Band kommt aus Nordamerika, hat gerade eben mit Deep Fantasy eine neue Platte veröffentlicht. Da gibt es 10 Tracks drauf, die Platte ist trotzdem keine halbe Stunde lang, so gehört sich das. Kurz und schmerzlos. Etwas mehr Anlauf braucht Douglas Dare, seine Songs brauchen auch einfach ein bisschen mehr Zeit, um sich zu entfalten. Er kommt wiederum aus England, hat mit Whelm eine ganz tolle Platte veröffentlicht, auch da lauschen wir nochmal rein. Douglas Dare mit dem Track London's Rose. What's above these walls? Empty land and empty coal. Echoes numb through these halls, but lying back can feel it all. Oh, it's quiet down here. Oh, it's quiet down here. Oh, it's quiet down. Down here, entire world under the street, soiled air you cannot. Lines and lines of shoeless feet, 100 beds under one sheet. Oh, it's hard down here. Oh, it's hard down here. Oh, it's hard down. Down down.